Das neue iPhone sieht genauso aus wie sein Vorgänger 3G. Das Kürzel S in der Bezeichnung 3GS steht für Speed, Geschwindigkeit. Schneller geworden ist die Datenübertragung über das Mobilfunknetz und auch sonst arbeitet das neue iPhone insgesamt deutlich flotter. Internetseiten bauen sich schneller auf, Programme starten schneller und laufen flüssiger. Und sonst? Auch sonst gibt es beim neuen iPhone 3GS einiges an neuen Funktionen zu entdecken. Eine davon ist die Möglichkeit, das Handy per Sprache zu steuern. Spiel irgendwas von Norah Jones. Sie hören Titel von Norah Jones. Zwar hat das iPhone seine ganz eigene Art, den Namen so mancher Künstler mit nicht deutschem Namen auszusprechen, die Funktion beeinträchtigt das aber in keinster Weise. Nur dann, wenn es zu kompliziert wird, dann kann es zu Missverständnissen kommen. Spiel I was doing all right. Anrufen 8091. Mit anderen Worten, das deutsche iPhone oder besser iPhone, wie es sich selber nennt, hat seine Probleme mit der englischen Sprache. Und so kann es gelegentlich schon etwas mühsam sein, sich mit dem Telefon über die neue Sprachsteuerung zu verständigen. Das gilt auch für die Funktion, die Apple Voice-Over nennt. Sie soll blinden und sehbehinderten Menschen helfen, das iPhone zu bedienen. Schaltet man die Funktion ein, liest die Computerstimme alles vor, was der Benutzer berührt. Eine gute Idee, an der Apple aber im Detail noch ein wenig arbeiten sollte. Bedienungshilfen, Taste. Bedienungshilfen, Taste. Bedienungshilfe, allgemein, Taste. Einstellungen, Einstellungen. Test iPhone 3GS. Wechseln, ein. Voice-over aus. Ebenfalls neu ist ein eingebauter Kompass, der vor allem dann nützlich sein kann, wenn man das iPhone zu Fuß als digitale Straßenkarte nutzt. Auch das iPhone 3GS verwendet nämlich wieder digitales Kartenmaterial von Google und dreht die Karte jetzt immer so, dass man genau weiß, in welche Richtung man gehen muss. Das funktioniert gut und problemlos. Demnächst kann man damit das Handy auch als Navigationsgerät im Auto nutzen und sich die Anschaffung eines weiteren Gerätes sparen. Aber die dafür nötige Software kostet zwischen 80 und 100 Euro zusätzlich. Please bear left in 50 meters. Now bear left. Zeitgleich mit dem neuen iPhone-Modell brachte sein Hersteller auch die Version 3.0 des Betriebssystems für die iPhone-Familie heraus. Über 100 neue Funktionen sollen darin enthalten sein, ist auf der Internetseite des Herstellers zu lesen. Tatsächlich sind viele dieser Neuerungen aber nur kleine Verbesserungen, die andere Handys zum Teil schon von Anfang an hatten. So lässt sich das iPhone jetzt zum Beispiel endlich auch als Modem nutzen. Mit anderen Worten, wer mit seinem Notebook viel unterwegs ist und auch dann einen Anschluss ans Internet braucht, der kann sein iPhone nun mit dem Notebook verbinden und gelangt auf diese Weise über das Mobilfunknetz ins Internet. Fazit? Das neue iPhone 3GS oder 3GS ist mehr als ein Mobiltelefon. Es ist im Grunde genommen ein kleiner Taschencomputer, mit dem man außerdem noch bequem und schnell ins Internet gehen, spielen, E-Mails senden und empfangen, telefonieren und vieles mehr machen kann. Der Hype, der drumherum entsteht, ist aber sicher deutlich übertrieben. Denn im Vergleich zu seinem direkten Vorgänger 3G sind die Neuerungen zwar nett, ein Grund nun, das alte Modell gegen das neue einzutauschen, sind sie aber ganz eindeutig nicht. Besitzer der ersten iPhone-Generation dürften da schon eher ins Grübeln kommen. Eindeutig als Bremse dürften wohl aber für viele Interessenten wieder die teuren Tarife von T-Mobile sein. Auch das 3GS ist offiziell nämlich bei uns wieder ausschließlich mit einem 24-monatigen Vertrag dieses Mobilfunkanbieters zu haben. Kein Wunder also, dass Handy-Hacker seit letzter Woche schon intensiv daran arbeiten, nach den Vorgängern auch das neue iPhone 3GS von dieser Fessel zu befreien.